Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Ich hatte letzte Woche angefangen, über die Satipatthana Sutta zu sprechen und habe den letzten Samstagabend damit verbracht, ausschließlich über die Einleitung zu sprechen, weil die sehr wichtig ist. Aber wie das eben so ist, es kommen ja immer andere Leute und von daher werde ich zu der Einleitung heute eine kleine Zusammenfassung machen, bevor ich auf das erste Satipatthana eingehe. Wer war den letzten Samstag da von euch? Das Keiner. ist deutlich. Ja. Deutlich, okay, wunderbar. Also wenn euch das interessiert, genauere oder eine detaillierte Erklärung zu der Einleitung, dann müsst ihr euch den Vortrag anhören, der wird halt irgendwann mal erscheinen. Gut, dann, also Satipatthana Sutta ist das zehnte Sutta in der mittleren Sammlung und es ist die Sutta, worauf sämtliche Meditationssysteme, die man so findet, sei es Goenka, sei es Mahasi, Sayadaw, etc., etc., diese Sutta wird also hergenommen als die Sutta schlechthin für die sogenannte Einsichtsmeditation. Ganz interessant, die Sutta ist gegeben worden im Lande der Kurus, in einer Stadt namens Kamasadamba, was gerade außerhalb von heutigen Neu-Delhi liegt. Also ziemlich weit vom Schuss eigentlich, für die, die auf der Pilgerreise waren oder wissen, wie es in Indien aussieht. Und Delhi ist ja nun gerade wirklich sehr weit weg von dem sogenannten mittleren Lande oder das, was heute zu den vier heiligen Städten gehört, wo der Buddha erleuchtet wurde, geboren wurde, die erste Lehre gegeben hat und auch ins Parinibbana gegangen ist. Und deshalb diese Sutta, wie gesagt, wird hergenommen aus dem Grunde, da der Buddha hier eine Aussage macht, die ich jetzt mal eben vorlesen werde. Ihr Bhikkhus, dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Dieses Wort Ekayana Magga, was hier als Pfad, der ausschließlich in eine Richtung führt, übersetzt wird. Die von euch gerne lesen, gibt ein Buch, was recht gut ist, auch in deutscher Übersetzung von Bhikkhu Anyalayo. Das heißt der direkte Weg. Und er hat dieses Ekayana mit der direkte Weg übersetzt, weil er eben nur in eine Richtung führt. Also es ist der Weg, der ausschließlich in eine Richtung führt. Das mit der einzige Weg zu übersetzen, würde Missverständnisse aufwerfen, weil der Weg oder Pfad, der als der edle achtfache Pfad gilt, in seiner Gesamtheit der einzige Pfad ist. Aber hier eben diese Übung, der Grundlagen der Achtsamkeit wird als der direkte Weg zum Nibbana beschrieben. Also der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, und hier ist der wahre Weg, ist dann eben der achtfache Weg, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Was sind die vier? Ihr Bhikkhus, da weilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er das Herz als Herz betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Und über diese Aussage habe ich sehr viel gesagt in dem letzten Vortrag, insbesondere diese drei Worte, die hier zusammenkommen, eifrig, wissensklar und achtsam, Atapi Sampajano Satima. Atapi heißt Energie aufbringen, Energie, eifrig. Wissensklar ist das Wort Sampajanya, also die Weisheitskomponente, und achtsam ist das Wort Sati. Die Achtsamkeit alleine, die uns nur über den Inhalt unseres Bewusstseins, über den Inhalt informiert, reicht nicht aus. Die Wissensklarheit darüber, was dieser Inhalt ist, wozu er dient, ob er zuträglich ist, unzuträglich, heilsam, unheilsam, das ist eben die Weisheitskomponente, die zu dieser Achtsamkeit gehört. Und das Atapi, dieses Eifrigsein, bezieht sich auf die vier rechten Anstrengungen hinsichtlich dessen, was wir mit dem Inhalt unseres Gewahrseins machen. Sprich, wenn wir erkennen, da sind unheilsame Dinge, dann machen wir die Anstrengung, eifrig diese Dinge zu beseitigen. Wenn es heilsame Dinge sind, bemühen wir uns, die zu fördern. Also diese vier rechten Anstrengungen, wo es eben darum geht, unheilsame Dinge zu vertreiben und heilsame Dinge zu fördern. Nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat, wiederum eine Aussage, die viel besprochen worden ist. Abhicca Domanassa hier übersetzt mit Habgier und Trauer. Diese beiden Wörter deuten auf auf eine Form der ersten beiden Hemmungen hin. Habgier im Sinne von Begehren, die erste Hemmung, Begehrlichkeit, und Trauer oder Trübsinn bezieht sich auf diese Art, diese Form der Traurigkeit, Unzufriedenheit, aber deutet auch auf die zweite Hemmung hin, nämlich diese Abneigung, diese Form von Abneigung oder Aversion. Und deshalb wird in den Kommentaren oftmals, werden diese beiden Dinge als Synonym für die gesamten fünf Hemmungen, wo also noch Rastlosigkeit, Schläfrigkeit und Zweifel mit dazukommen, werden also stellvertretend dafür genommen. Was heißen würde oder bedeuten würde, dass um überhaupt zu beginnen, die vier Grundlagen der Achtsamkeit zu praktizieren, wir die fünf Hemmungen beseitigt haben müssten, was eine extreme Sichtweise ist, die von vielen Leuten vertreten wird, aber nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Es gibt viele Sutten, die darauf hindeuten oder klar zum Ausdruck bringen, dass eben gerade diese Grundlagen der Achtsamkeit dazu führen, die Hemmungen zu überwinden und dass sie auch dazu führen, Sammlung zu erreichen. Wenn ihr euch erinnert, der achtfache Pfad, der siebte Faktor, sind eben diese vier Grundlagen der Achtsamkeit. Samasati als siebter Faktor sind eben diese vier Grundlagen der Achtsamkeit. Der achte Faktor ist Sammasamadhi, rechte Sammlung. Und es ist nicht ohne Grund in dieser Reihenfolge. Wie dem auch sei, der Buddha sagt ziemlich deutlich hier, dass diese Betrachtung von Körper, Gefühlen, Geist und oder Herz und Geistesobjekten nur stattfinden kann, nachdem Habgier und Trauer gegenüber der Welt überwunden worden sind. Also da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, unser normaler Geist, der ständig zwischen Mögen und Nichtmögen hin und her springt, ist unzulänglich, unzuträglich für diese Betrachtung. Das heißt, eine gewisse Form von Gleichmut, eine gewisse Form von Distanz muss vorhanden sein. Mit anderen Worten, wir üben uns in diesen Grundlagen der Achtsamkeit, nachdem wir bereits Habgier und Trauer, so gut es eben geht, überwunden haben und fangen dann mit diesen Achtsamkeitsübungen an, auf die ich heute eingehen will, mit dem Ziel natürlich, die fünf Hemmungen komplett zu überwinden und sicherlich für die höheren Stufen dieser Grundlagen der Achtsamkeit ist halt eben ein entsprechend verfeinerterer Geist notwendig. Aber wir können sehen, dass diese Dinge sich also auch gegenseitig bedingen und unterstützen. Das heißt, die Übung der geistigen Sammlung in Form von Samatha als Vorübung kann sicherlich den Geist schon einmal in eine etwas ausgeglichenere, gleichmütigere Verfassung bringen. Und genauso wie ein weises Erwägen oder ein weises Betrachten dieser Aspekte unseres Daseins, sprich Körpergefühle, Herz oder Herzensverfassung, Geisteszustände und Geistesobjekte, führt wiederum zu einer stärkeren Form von Gleichmut und überwindet so auch die Hemmungen. Und tatsächlich wissen wir ja, dass Samatha und Vipassana, also beide Aspekte der Geistesentwicklung, geübt werden müssen. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, da habe ich ein bisschen mehr darüber gesagt. Jetzt ist interessant, der erste Aspekt der Körperbetrachtung, die jetzt folgt, ist welche? Womit fängt der Buddha an? Lange einatmen, weiß ich, dass ich lange einatme. Genau, er fängt mit der Atemachtsamkeit an. Und das zweite sind die vier Körperhaltungen. Gehen, stehen, sitzen, laufen. Und der dritte Aspekt ist Wissensklarheit. Das heißt, wir besitzen Wissensklarheit, indem wir gehen, sitzen, laufen, stehen, essen, trinken, zur Toilette gehen, etc. Und erst als Viertes kommt die Betrachtung der Körperteile, die wir eben auch gechantet haben. Und es ist ganz interessant, ich bin zwar kein Scholastiker in dem Sinne, aber es ist mir doch zu Ohren gekommen, dass in den chinesischen Agama, also die chinesische Variante der Suttas, die also, um vielleicht kurz zu sagen, die waren also mehrere hundert Jahre voneinander komplett getrennt. Und die werden heute halt eben rangezogen, gerne wieder, um zu sehen, ja, wie sehen denn diese Sutten in den chinesischen Agamas, wie sehen die denn bei den chinesischen Agamas aus? Und interessanterweise kommt die Achtsamkeit auf den Atem hier an dritter Stelle. Das heißt, die fängt mit den Körperstellungen an, dann geht es mit der Wissensklarheit weiter, dann kommt die Atmungsbetrachtung und dann kommen die Körperteile, vier Elemente etc. geht es weiter. Weil, wie wir sehen werden, der Buddha fängt hier bei der Atmungsbetrachtung an, jemand geht in den Wald, setzt sich hin, schlägt die Beine über Kreuz und fängt an zu meditieren. Während offensichtlich die nächsten beiden sich auf unsere Körperhaltung auch im normalen Alltag beziehen, sowie die Wissensklarheit bei den Verrichtungen sämtlicher anderen Aufgaben. Das heißt, in den chinesischen Agamas ist die Sequenz macht mehr Sinn. Also geht noch expliziter von grob zu fein hin in der Aufzählung dieser Betrachtungen. Aber bei all diesen Aspekten über den Körper, also all diese Aspekte sind Aspekte der Körperbetrachtung. Und die nehmen von der gesamten Sutta ein gutes Drittel ein, was natürlich auch darauf hindeutet, wie wichtig eben diese Betrachtung des Körpers ist, weil sie uns eben Aufschluss über die Wahrheit gibt, sprich den Körper als das zu sehen, was er wirklich ist und nicht übersehen werden als mein Ich, mein Selbst, als etwas Beständiges, Schönes, Großartiges. Und wie ihr Bhikkhu verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet? Da setzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist. Nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich verankert hat, atmet er völlig achtsam ein, atmet achtsam aus. Wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Körper erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Körper erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. So wie ein geschickter Drechsler oder sein Gehilfe versteht. Wenn er eine lange Drehung macht, ich mache eine lange Drehung. Oder wie er versteht, wenn er eine kurze Drehung macht, ich mache eine kurze Drehung. Genauso versteht ein Bhikkhu, wenn er lang einatmet, ich atme lang ein. Oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Oder wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltungen des Körpers beruhigen. Die von euch, die Anapanasati Sutta kennen, also die Lehrrede, wo es ausschließlich um die Atmungsbetrachtung geht, wissen, dass dies hier die erste sogenannte Tetrade ist, von vielen mehr. Und dabei bleibt es aber auch in dieser Sutta. Die Anweisung vom Buddha her ist also, darauf zu achten, wie diese Atmung ist oder was bei dieser Atmung passiert. Das heißt, ich weiß normalerweise auch irgendwo, dass ich atme, aber hier richte ich halt meine Aufmerksamkeit dahingehend auf diesen Prozess der Atmung, der ja ganz von alleine abläuft, um eben mehr Informationen, mehr Details über diesen Atem kennenzulernen. Und diese Dinge sind hier nur stellvertretend für die verschiedenen Arten und Weisen, in der wir diesen Atem wahrnehmen können, kurz, lang, etc. Den ganzen Atemkörper erleben oder den ganzen Körper erleben ist auch so ein Punkt, der oftmals viel beredet wird. Ob es nun der Körper ist, den wir da wahrnehmen, oder ob es der Atemkörper ist, den wir da wahrnehmen. Und jeder von uns, der in Atmungsmeditation mal ein bisschen tiefer vorgedrungen ist, weiß, dass das letztlich völlig egal ist, weil Körper und Atmung irgendwann zu einem verschmelzen. Das heißt, der Atem ist ein Aspekt des Körpers. Und wenn wir lange genug unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf den Atem richten, verschwinden sowieso die meisten, wenn nicht alle anderen Aspekte des Körpers. Das heißt, die groben körperlichen Empfindungen treten völlig in den Hintergrund. Aber es ist halt immer noch Körper, es ist immer noch der Atem, den wir wahrnehmen, der sich nun im ganzen Körper manifestiert. Das heißt, der Atem als Windelement, als Element der Bewegung ist überall im Körper vorhanden. Und wenn ich genau hinschaue, kann ich meine Atmung in allen Teilen des Körpers beobachten. Ich kann sie an meiner Stirn beobachten, ich kann sie an meiner Krone beobachten, ich kann sie in meinem Gehirn beobachten, ich kann sie in meinem Herzen beobachten, ich kann sie in meinem Bauch beobachten. Und ich kann sie auch in meinen Gliedern beobachten, weil eben auch da die Bewegungsenergie vorhanden ist. Die von euch ein bisschen mit Tai Chi oder mich mit Chi auskennen, da sieht es halt genauso aus. Diese Atmungsenergie ist also im ganzen Körper gelöst. Genau wie Sauerstoff im ganzen Körper gelöst ist. Das heißt, diese Form der des Windelements oder der Bewegungsenergie und die, überhaupt die Wahrnehmung von Körper, diese beiden Dinge verschmelzen, das wird zu einem. Von daher, ob man nun sagt, den ganzen Atemkörper empfindend atme ich ein oder den ganzen Körper empfindend atme ich ein oder aus, spielt letztendlich keine Rolle. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Was sind die Gestaltungen des Körpers? Die körperlichen Empfindungen. Nee. Über die körperlichen Empfindungen nehme ich den Körper ja wahr, wenn ich ihn nicht mehr empfinde. Kaya Sankara steht da auf dem großen Plakat. Kaya Sankara. Achi Sankara. Chitta Sankara. Was ist Kaya Sankara? Also ich glaube, du musst aber ein paar Brüste ausdrücken, Ecke. Das geht nicht ohne. Kaya Sankara ist die Atmung. Körpergestaltung ist die Atmung. Die Atmung ist das, was den Körper gestaltet. Gefühl und Wahrnehmung sind, was das Herz gestaltet, und Vitaka Vijara, Gedanken fassen und überlegen, beziehungsweise Hinwendung des Geistes, anhaltende Hinwendung und ursprüngliche Hinwendung des Geistes ist Vachisankara. In anderen Worten, diese Bewegung des Geistes gestaltet die Sprache, Gefühle und Wahrnehmung gestaltet die Verfassung unseres Herzens, die Herzensgestaltung, und Ein- und Ausatmen gestaltet den Körper. So. Aber es ist interessant, weil Kaya Sankara in dem Zusammenhang kann also beides sein, kann also sowohl das sein, was den Körper gestaltet, als auch das Gestaltete. Und das ist ganz wichtig, weil eben auch hinsichtlich auf Patitasamuppada, diese beiden Dinge, die bedingen sich also. Gestaltungen sind nicht nur gestaltete Phänomene oder Übersetzung, ne? Also sind nicht nur irgendwelche Phänomene, sondern sind auch die Dinge, die wiederum gestalten. Gestaltungen sind Dinge, die gestaltet wurden, das heißt, sie sind bedingt, aber sie sind auch bedingend, sie bedingen auch wieder. Und genauso ist es bei den körperlichen Gestaltungen. Die Atmung sind die Gestaltungen des Körpers, aber sie sind selber auch gestaltet. So. Und das Beruhigen der körperlichen Gestaltungen ist eben die Beruhigung des Atems. Das heißt, wir bemühen uns am Anfang, ja, erstmal so viel Achtsamkeit aufzubringen, um überhaupt mehr Informationen über diesen Atem zu sammeln. Das heißt, wir widmen unser Interesse ausschließlich der Atmung und finden über diese Atmung mehr raus. Wir erkennen, na, ich atme lang ein, kurz ein, flach, tief, etc. Ja, und ich bin mir dessen bewusst, ich habe Wissensklarheit darüber. Ich weiß, was da vor sich geht. Und dadurch sehe ich halt immer tiefer in den Atem hinein und entdecke auch Aspekte des Atems, die eben vorher gar nicht da waren. Weil meine Wahrnehmung sich in dem Maße verändert, indem ich halt eben der Atmung mehr und mehr Beachtung schenke. Und schließlich wird dieser Atemkörper oder diese Atmung wird eins, wird als Ganzes wahrgenommen. Ich habe letztlich mit jemandem gesprochen und mal darüber gesprochen, ob man die Wahrnehmung von ein und aus, die kann einfach mal irgendwann verschwinden. Ich weiß zwar irgendwann immer noch, ich atme, der Atem ist ganz flach geworden, subtil, angenehm, läuft alles von alleine, die Achtsamkeit steht, aber die Wahrnehmung von rein und raus, die ist irgendwann weg. Die fällt einfach weg, das ist einfach ein Aspekt, der irgendwie so wegfällt, ist nicht mehr wichtig. So. In dem Maße, in dem die Atmung sich beruhigt. Aber hier gibt der Buddha halt die Anweisung, ich werde ein- und ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Das heißt, ich mache eine bewusste Anstrengung, diese Atmung zur Ruhe zu bringen, zu stillen, zu beruhigen. Und das ist ganz wichtig, weil am Anfang kann ich noch ganz bewusst, sogar absichtlich, ja, tief einatmen, tief ausatmen. Aber irgendwann muss ich den Atem in Ruhe lassen, aber ich kann trotzdem noch die Absicht fassen oder diesen Entschluss fassen oder dem Geist so die Aufgabe geben, brauchst nicht so viel Luft. kannst ruhig den Atem ruhiger werden lassen. Ja? Und das ist ganz interessant, weil viele Leute, wenn die Atmungsmeditation machen und das ist alles noch so ein bisschen holprig und da ist auch noch so ein bisschen vielleicht so oftmals Angst noch dabei, dann wird die Atmung einfach nicht ruhiger. Und viele Leute, die machen echt richtig Krach beim Atmen. Und das dauert ewig, ne, bis die Atmung wirklich mal wirklich flach wird. Und das ist ja das Schöne, der Atem ist ja ein Spiegel auch unseres Geistes. Das heißt, in dem Maße, in dem unser Geist ruhiger wird, wird ja auch der Körper ruhiger. Das heißt, wir können über unseren Geist, über unsere geistige Ausrichtung auch diese körperlichen Gestaltungen beruhigen. So. Und dann wird es ja eigentlich auch erst interessant, weil irgendwann ist der Atem halt so fein oder subtil, dass diese körperliche Wahrnehmung des Atems wegfällt. Wir wissen zwar immer noch, wir atmen, wenn wir unsere Achtsamkeit nicht bis dahin schon verloren haben, aber da ist kein physischer, der physische Atem, dieser Berührungskontakt, der ist irgendwann wird er so fein, dass in unserer Wahrnehmung der einfach verschwindet. Und dann ist ja auch der Punkt, wo dann die Meditation in den Geist, also vom Körperlichen in das Geistige überwechselt. Das heißt, die mentale Wahrnehmung des Atems steht dann im Vordergrund, dieses Wissen um den Atem steht im Vordergrund. Und damit ist eine unglaubliche Bürde aufgelöst, nämlich diese physische Bürde. Wir sehen nichts mehr, wir hören nichts mehr, wir riechen nichts mehr, wir schmecken nichts mehr. Und selbst diese Berührung, dieses letzte subtile bisschen von Berührungsbewusstsein, das fällt irgendwann auch weg. Und dann ist die physische Welt erstmal ganz schön weit in den Hintergrund getreten. Und dann beginnt eigentlich die mentale Welt sich erst zu manifestieren. Aber der Buddha geht halt hier in dieser Sutta nur so weit. Und dann kommt eben dieser Refrain, der also hinter jedem Kapitel der einzelnen Betrachtungen kommt, wo es um die Einsicht geht. Weil diese Satipatthana oder Grundlagen der Achtsamkeit ja dazu dienen sollen, Einsicht zu gewinnen in die Natur und hier zunächst mal unseres Körpers. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet, oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist, und er verweilt unabhängig, haftet an nichts in der Welt an. Auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Den Körper innerlich als einen Körper betrachten, den Körper äußerlich als einen Körper betrachten. Wie gesagt, der Refrain kommt bei Gefühlen, beim Herzen und bei den Geistesfaktoren genauso vor, innerlich und äußerlich. Und deshalb ist es auch wieder so ein Punkt, wo viel drüber gefeilscht wird, was das dann nun bedeuten sollte. Kann ja mal Chametikus Variante vorlesen, gucken, was er davon haltet. Also dieser Einsichtsrefrain kommt in der vorliegenden Lehre 21 Mal vor. Man kann also davon ausgehen, dass dieser Punkt dem Buddha wichtig war. Dennoch wird ihm in Meditationskreisen oft erstaunlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Hier wird die fortschreitende Abstandsgewinnung zu den eigenen körperlichen und geistigen Vorgängen geschildert. Innerlich identifiziert zum Beispiel ich im Körper als Körper, im unmittelbaren Erleben, aber nicht mehr konzeptuell, als Gedankenkonstrukt. Die Sichtweise äußerlich wird durch länger anhaltende und stärkere Achtsamkeit gewonnen. Körper wird von Ich zu Mein. Das erlebte Ich wechselt von im Körper zu unbeteiligter Beobachter. Innerlich und äußerlich ist die Sichtweise, die verschiedenen Ich-Werdungsmechanismen, Ich hier, Mein dort, vergleichen kann und sich somit schon ein Stück weit von ihm löst. Identifikation wird auf der nächsten Stufe bereits als leidhaft erlebt. Wenn die Ursprungsfaktoren gesehen werden, Samudaya, das ist der Ursprung von Dukkha, Ursprung von Leiden, zweite edle Wahrheit. Wenn ein Anhaftungsobjekt in unseren Vereinnahmungsbereich tritt, auf dieser Stufe gibt es für die Dinge aber noch kein Aufhören von Dukkha, sondern nur ein Auflösen, Vayadhamma, ein Verwehen. Sowohl Ursprung als auch Aufhören von Dukkha in den Dingen zu sehen, ist dem edlen Schüler ab Stromeintritt aufwärts vorbehalten. Und, Samudaya Nirodha, einfach als Entstehen und Vergehen der Dinge aufzufassen, verpasst den springenden Punkt. Also, Achamedikos Sichtweise ist also innerlich und äußerlich, also wenn ich von innen heraus betrachte, dann bin ich im Körper, als Körper. Während ich von außen betrachte, wofür ich also mehr anhaltende Achtsamkeit brauche, dann wird Körper von Ich zu Mein. Das heißt, das erlebte Ich wechselt von im Körper zu einem unbeteiligten Beobachter. Ist zwar immer noch mein, was ich da beobachte, aber es ist schon eine etwas weitere Lösung von diesem Ich. Und ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen Probleme mit, das so zu sehen. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich bin eigentlich immer jemand, der versucht, das ein bisschen einfacher, das Einfachere darin zu sehen. Und sicherlich beim Körper, und da deuten auch andere Sutten darauf hin, ist es sicherlich einfach nachzuvollziehen, dass ich diese Dinge auch in anderen betrachten oder beobachten kann. Oder ich kann, nachdem ich in mir diese Dinge betrachtet habe, innerlich verbunden mit meinen Erfahrungen das übertragen auf äußerlich. Das wird nachher deutlicher, wenn ich andere Leute sehe, wie die gehen, stehen, sitzen, laufen, wie die ihre Glieder strecken, wie die sich bewegen, was sie für eine Körpersprache haben, etc. Die Problematik scheint zu kommen, wenn es dann in die Gefühle und in die Herzensverfassung und die Geistesobjekte geht, weil die Leute dann meinen, ja, ich muss psychische Fähigkeiten haben, um zu wissen, was in den Herzen der Menschen um mich herum vorgeht. Aber es gibt auch Sutten, die darauf hindeuten, dass der Buddha eben sagt, naja gut, wenn Leute so und so handeln, dann deutet das auf die und die Herzensverfassung hin. Das heißt, ich kann auch an der Körpersprache sehen, ob jemand beispielsweise traurig ist, ob der gierig ist, ob der Hass hat, ob der neidisch ist, ob der wie auch immer. Aber zumindest kann ich mit diesen Erfahrungswerten immer von mir auch auf andere schließen. Das heißt, so wie ich, so du, so wie du, so ich. Das heißt, wir sind nicht unterschiedlich. Wir haben den gleichen Körper, wir haben die gleiche Atmung, wir haben die gleichen vier Elemente, wir haben die gleichen 32 Körperteile, wir haben den gleichen Körper, der verwest bis hin zu Staub, bis hin zu Staub verbröselten Knochen. Und wir haben die gleichen Gefühle von angenehm, unangenehm, neutral. Wir haben die gleichen Gemütsverfassungen wie Gier, Hass, Verblendung, Neid, etc., etc. So. Wie gesagt, nach meinem besten Dafürhalten ist es so, dass es wirklich darum geht, innerlich ist bei mir, äußerlich ist bei anderen. Und ich habe, wenn ihr euch erinnert, ich weiß nicht, ob beim letzten Jahr oder im Jahr davor, Lumpa Tongdeng gefragt oder andere Kupa Ajans, als ich in Thailand war, auch. Und Lumpa Tongdeng hat ziemlich deutlich gesagt, wie er das sieht, ist diese Betrachtung äußerlich in anderen möglich. Aber er verwies eben auf die Wichtigkeit, das selbst von da wieder zurück nach innen zu bringen. Und das wird meiner Meinung nach deutlich, wie wichtig das ist, weil der Buddha eben jetzt im nächsten Satz sagt, er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet. Das heißt, bei diesem Schritt ist nämlich genau diese Schlussfolgerung bereits vollzogen, wie ich, so er, wie er, so ich. Das heißt, die Einsicht ist, dass das Gleiche ist. Das heißt, wenn ich innerlich und äußerlich betrachte, ich kann ja nur entweder innerlich oder äußerlich betrachten. Weil ich kann im Geiste nur eine Sache aufrechterhalten. Das kann also nur heißen, dass innerlich und äußerlich zu betrachten heißt, dass das eine Synthese ist, dass die beiden bereits das Gleiche sind. Das heißt, ich betrachte das, was mir darüber Aufschluss gibt oder das, was ich erkannt habe, das nämlich wie innen so außen, wie außen so innen. Das wird ein Objekt in diesem Schritt hier. Erst betrachte ich Körper als Körper innerlich, das heißt, ich gucke erstmal auf meinen Körper. Dann betrachte ich Körper als Körper äußerlich, das heißt, ich sehe die gleichen Dinge bei anderen. Und dann bringe ich es wieder nach innen, indem ich sehe, innerlich und äußerlich ist das Gleiche. Kommt das rüber? Vielleicht ein Beispiel, wenn ich jetzt sehe, was ich, jemand kriegt graue Haare und ich sehe bei mir auch graue Haare und nachher sehe ich, eine graue Haare ist Altern. Genau. Ja. Das ist das Gleiche. Ich finde beide Varianten gut und ich habe schon ein paar Mal im Leben so die Empfindung gehabt, also meistens empfinde ich mich im Körper, das fühlt sich nach ich an. Aber es gab auch schon Situationen, wo sich der Körper, als wäre es innerlich einen Schritt zurückgegangen und als würde sich der Körper wie so ein Kleidungsstück anfühlen, das mir nicht gehört und nicht wirklich passt so. Mhm. Wo sich das plötzlich nach einer Distanz anfühlt, so als würde es nicht wirklich mir gehören, dieser Körper. Und das andere kenne ich aber auch, also so, dass man, also da, deine Variante finde ich, ich finde die beide gut. Ja, ja, und das ist ja auch okay, dass man die beide in Erwägung zieht. Darum bringe ich das ja auch raus, weil ich halte jetzt nicht die eine für die bessere oder die andere für die schlechtere, oder, ne, weil das sind halt Betrachtungsweisen, die ne, von Leuten aufgeworfen wurden, die sich da offensichtlich mit beschäftigt haben. Ne? Man kann die also jetzt nicht irgendwie an die Seite setzen und sagen, ist nur eines richtig. Ne? Aber im Nächsten kommt ja genau diese eigentliche Einsicht, die kommt ja dann hier, wenn es eben weitergeht. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Und dann ist ja wieder das gleiche Prinzip, die Entstehungsfaktoren im Körper, auf die Atmung bezogen, das Ein- und Ausatmen, ne, das sind also Aspekte, die Entstehung des Körpers und das Auflösen des Körpers. Ich kann also auf diese beiden Dinge getrennt achten, die Entstehungsfaktoren, wird diese Dinge bedingt und zum Entstehen bringt, und auf diese Dinge achten, die eben auf das Verschwinden hindeuten. Das heißt, die Dinge, die fallen weg, die hören auf, die haben ein Ende. Und der nächste Schritt aber, indem ich Ursprungs- und Auflösungsfaktoren betrachte, das heißt, da fängt das ja mit der richtigen Einsicht an. Die Einsicht schlechthin vom Strom eingetreten ist ja ein Kinji Samutta, ja Dhammang Sabban Dhanin oder Dhammanti, was immer von der Natur des Entstehens ist, ist von der Natur der Auflösung. Und das ist eins. Diese Einsicht ist eine Einsicht. Was entsteht, vergeht. Und das ist ja genau das, was hier passiert. Indem ich die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren betrachte, sehe ich, dass Entstehen zur Auflösung führt. Was entsteht, vergeht. Das gehört zusammen. Und dann entsteht eben diese Einsicht in die Vergänglichkeit. Damit entsteht auch die Einsicht in die Leidhaftigkeit, weil alles, was vergänglich ist und unbeständig ist, ist letztendlich leidhaft. Und alles, was unbeständig und leidhaft ist, ist auch nicht meins, kann nicht meins sein, habe ich keinen Einfluss drauf. Ist Unsinn zu sagen, das gehört mir. Ich kann das nicht verhindern, dass die Dinge sich auflösen, die Dinge vergänglich sind und dass die dementsprechend leidhaft sind. Das heißt, es ist nicht meins. Das heißt, in dieser Passage geht es halt eben wirklich auf die Einsicht. Der Buddha geht jetzt nicht auf Dukkha und Anatta ein, sondern spricht eben von Entstehungs- und Vergehungsfaktoren. Aber gemeinsam betrachtet führen die halt zu der Konsequenz, dass es eben auch erkannt wird, dass er leidhaft ist und damit nicht selbst. Und dann kommt ja auch im nächsten Satz hier: Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaße in ihm verankert, dass für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit notwendig ist. Das heißt, ich sehe also da wirklich, die Achtsamkeit ist so stark, da ist Körper. Und das ist genau, was du gerade sagst, da ist Körper, aber das ist nicht mehr meins. Da ist einfach nur noch Körper. Das ist Körperlichkeit, da ist Feuer, Erde, Wasser, Luft, da ist Form, da ist Raum, da ist Körper, aber nicht mehr mein Körper. Das heißt, der Geist hat sich so weit mit Achtsamkeit gelöst, dass eben die Achtsamkeit so stark ist, dass er eben nur noch erkennt, dass da Körper ist. Und dann verweilt er unabhängig, haftet an nichts in der Welt an. Und da muss man jetzt auch sagen, das ist halt nicht, wir sind da keine Arhats in dem Moment, aber dieses Gefühl der Unabhängigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, der ja auch zu Gleichmut führt und überhaupt zu einer Form von Befreiung. Das ist ja eine Form von Befreiung. Wenn ich unabhängig bin, weil ich eben sehe, dass das nicht meins ist, dass ich das nicht kontrollieren kann, dass das leidhaft ist, dass das vergänglich ist, dann ist das kein Problem mehr, was mit dem Körper passiert. Der kann alt werden, der kann graue Haare kriegen, der kann auch krank werden und sterben. Das ist halt Körper, das ist halt, was mit dem Körper passiert. So. Aber was sagt denn unser Mikro hier? Naja gut, Ajahn Mediko sagt natürlich hier, die letzten beiden Sätze beschreiben entweder die Übung des edlen Schülers oder den Erlebensmodus des Arahats. Es handelt sich nicht einfach nur um die in Meditationskursen geforderte reine Achtsamkeit, die beim Weltling bestenfalls rein im Sinne von nicht konzeptuell sein kann. Bloße Vergegenwärtigung heißt ohne Ich, ohne Mein, Mein auch im Sinne von mein Meditationsobjekt, meine Achtsamkeit, mein Beobachtungsstandpunkt. Also das ist natürlich jetzt die das wäre die Schlussfolgerung, weil am Anfang jeder dieser Dinge kommt ein oder ein wiederum. Das heißt, wenn man das so nimmt, wie das da steht, dann sind diese Dinge austauschbar. Dann ist diese Betrachtung der Atmung bis dahin mit der Einsichtsentwicklung genug, um dahin zu kommen, dass man unabhängig und an nichts an der Welt anhaften verweilt. Das wäre die logische Konsequenz dessen, was Ajahn Mediko sagt. Heißt, wenn dann wirklich den Erlebenszustand des Arhats beschreibt oder das Praktizieren des Stromeingetretenen, dann sind wir hier am Ende des Ziels bereits angekommen. Kann ich das vielleicht so verstehen, wenn ich ins Auto steige, kann es ja nicht ich sein, das Auto. Ich bin ja eingestiegen. Wenn ich wieder aussteige, kann ich auch nicht das Auto sein, wenn ich wieder ausgestiegen. So war ich ja nur ein flüchtiger Besucher, wie im Körper. Das Ein- und Ausatmen ist für mich wie das Ein- und Aussteigen ins Auto. Wenn man vielleicht zu lange im Auto sitzt, identifiziert man sich gern damit. Aber man ist es ja nicht. Man kann ja ein- und aussteigen. Ja, ich würde jetzt Ein- und Ausatmung nicht unbedingt trennen wollen. Das gehört zusammen. Die Einatmung führt dir, ist beides im Auto sitzen. Also, ein- und aus, wenn die Einatmung, ohne Einatmen keine Ausatmung. Wenn du einatmest und nicht ausatmest, bist du tot. Wenn du ausatmest und nicht einatmest, bist du tot. Die gehören zusammen. Ja, aber es ist ja nur der Körper, der dann gegangen ist. So wie das Auto irgendwann verschrottet ist. Ja, ja, aber das ist nicht das Einsteigen, das ist nicht das Einatmen und Aussteigen und Ausatmen. Gut, der letzte Atemzug, das letzte raus, das ist das Aussteigen aus dem Körper, ja. Okay. Aber ein und aus gehört zusammen, bedingen sich gegenseitig. Aber ich meine, gut, der Vergleich ist oft gemacht worden. Ne? Der Körper ist ein Fahrzeug, ist ein Vehikel benutzen. Und man ist ja auch der Sinn der Sache. Ist ja richtig, ist ja nicht verkehrt. Ja? Aber das meine ich halt eben, der Buddha fängt halt eben an, also wie gesagt, dieser Aspekt in den Agamas ist an dritter Stelle. Wir können ja mal weiter hören, wie es mit den Körperstellungen sich hier verhält. Wiederum, ihr Bhikkhus, versteht ein Bhikkhu beim Gehen, ich gehe. Beim Stehen versteht er, ich stehe. Beim Sitzen versteht er, ich sitze. Beim Liegen versteht er, ich liege. Oder er versteht, in welcher Stellung sich sein Körper auch immer befindet. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und der verweilt unabhängig, haftet an nichts an der Welt an Auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Ja, wenn ich stehe, verstehe ich stehe. Wenn ich sitze, verstehe ich sitze. Wenn ich liege, verstehe ich liege. Wenn ich gehe, verstehe ich gehe. Oder ich verstehe, in welcher Stellung sich mein Körper auch immer befindet. Und es ist offensichtlich eine gröbere Form der Körperbetrachtung. Aber es ist halt eben auch nicht so einfach, wie das sich vielleicht anhört. Weil wissen wir wirklich, wenn wir sitzen, dass wir hier sitzen? Immer im Einklang mit der Einleitung, wo der Buddha ja sagt, er betrachtet den Körper als einen Körper eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Und dieses Atapi Sampajano Satima und dem Überwinden von Abhicca Domanassa ist halt immer eine Voraussetzung, ohne die, wie der Buddha sagt, das überhaupt gar nicht möglich ist. Das heißt, ich muss wirklich nicht nur achtsam sein hinsichtlich der Tatsache, dass ich beispielsweise jetzt hier sitze, sondern ich muss meine Achtsamkeit so gezielt auf diese Körperstellung richten, dass mir der Sinn dieser Körperstellung klar wird, dass ich sehe, warum ich hier sitze, wofür ich hier sitze, was die Bedeutung dieses Sitzens ist, ob das gut oder schlecht ist, ob das richtig oder falsch ist. Das heißt, ich habe viel mehr Informationen über diese Körperhaltung und ich bin auch angestrengt bemüht, heilsam und unheilsam sowohl zu erkennen, als auch dann entsprechend die Anstrengung zu machen, das Unheilsame zu vermeiden, das Heilsame zu entwickeln. Und ich muss mein Trübsinn und meine Habgier gegenüber der Welt auch schon zurückgesetzt haben, weil sonst ist der Gedankenprozess, der eigentlich ständig abläuft, dieser Kommentar, diese Wahrnehmungen, die auf Automatik sind, das sind halt alles Lagen, die mich davon abhalten, wirklich rein in der Lage zu sein, mir dieser Körperhaltung bewusst zu sein. Also die Gehmeditation ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir Gehmeditation machen, auf dem Gehpfad sind, und wir wissen alle, wie schwer das ist, in dieser recht groben Körperhaltung wirklich unsere Sinne beisammen zu halten. Ja? Und nicht den Vögeln nachzugucken oder zu hören oder was weiß ich. Ja? Wirklich bei dem Gehen zu sein, um mir über diesen Prozess des Gehens meine ganze Aufmerksamkeit diesem Prozess des Gehens widmen, ist gar nicht so einfach. Aber der Buddha sagt halt eben, diese Körperhaltung, wenn wir uns der wirklich bewusst sind, wenn ich wirklich verstehe, weil dieses Wort verstehen heißt ja viel mehr als dieses, ja, ich weiß, ich gehe jetzt oder ich sitze jetzt. Ich hab wirklich ein Verständnis. Ich verstehe diese Körperhaltung wirklich als Körperhaltung. Auch dann wieder im Sinne dieser Einsichtsübung, dass ich nämlich in dieser Körperhaltung diese Körperhaltung innerlich betrachte, äußerlich betrachte, sowohl innerlich als auch äußerlich betrachte. Das heißt, diese Körper, Betrachtung hinsichtlich der Körperstellung ist auch universal. Das heißt, ich kann den anderen Menschen sehen, ich kann das in mir sehen. Und das führt dazu, dass ich eben sehe, so wie ich, so auch die, so wie die, so ich. Ich sehe, dass da Dinge entstehen und vergehen. Das sind Ursprungsfaktoren, Auflösungsfaktoren, die für diese Körperhaltung, Körperstellung notwendig sind. Und ich sehe, dass was immer entsteht, vergeht. Das heißt, ich kann keine Körperhaltung lange aufrechterhalten. Selbst wenn ich liege, muss ich mich irgendwann bewegen. Wenn ich gehe, muss ich mich irgendwann hinsetzen. Wenn ich mich hinsetze, muss ich mich irgendwann hinlegen. Wenn ich lange gelegen habe, muss ich irgendwann wieder aufstehen. Das heißt, diese Vergänglichkeit, die auch da zum Ausdruck kommt, wenn ich wirklich genau hinschaue, wie rastlos dieser Körper ist, wie dieses ständige Wegrennen vor körperlichen, unangenehmen Dingen mich ständig dazu treibt, eben gerade diese Körperhaltung zu verändern, was natürlich jetzt in die Gefühlsbetrachtung hineingeht. Aber das führt eben auch dazu, dass ich eben durch diese Vergänglichkeit auch die Leidhaftigkeit erkenne, die Tatsache, dass das nicht meins ist, und dass es eben wirklich nur ein Körper ist, der da jetzt gerade sitzt, steht, geht oder liegt. Und das sind Übungen, die, ja, das sind nicht umsonst Übungen, damit drin sollten wir uns üben. Weil die halt eben zur Einsicht führen. Aber es setzt eben, ne, wir merken, wenn wir versuchen, so eine Übung zu machen, dann sehen wir, wie wichtig diese Einleitung ist. Wir wissen, manchmal sind wir uns bei der Betrachtung dieses Körpers und der Körperstellungen, da kommt viel mehr bei rum. Wir erkennen plötzlich viel mehr. Da ist mehr Information, weil der Geist einfach schärfer ist, achtsamer ist. Die Hemmungen sind nicht so brutal, dass sie uns irgendwie zwischen mögen und nicht mögen hin und her prügeln die ganze Zeit. Unsere Gedanken sind nicht so wild, dass wir mal länger als ein paar Sekunden bei dieser Sache bleiben können, ohne dass der Geist wieder abschweift. Und dann sehen wir plötzlich auch viel mehr. Während wenn diese Vorübung nicht gemacht ist, dieses Habgier und Trauer gegenüber der Welt, diese Dinge noch, oder wenn diese Anstrengung nicht da ist, hinsichtlich heilsam und unheilsam, oder wenn die Achtsamkeit einfach nur ein Wissen darum ist, aber uns auch nicht viel mehr Informationen im Einklang mit Weisheit liefert, dann sehen wir halt da nicht so viel drin. Und das ist ja auch schon wieder ganz interessant oder wichtig, dass sich das auch verändert. Unsere Geistesverfassung ist ja ganz wichtig, zu sehen, wie sich das verändert. Weil besteht ja auch die Möglichkeit, eine Distanz zu üben. Wenn ich jetzt wirklich mein Geist wäre, wenn das wirklich meine Achtsamkeit wäre, meine Energie wäre, meine Weisheit wäre, ja, dann könnte ich die kommandieren, kann ich aber nicht. Die kommt und die geht, entsprechend irgendwelcher Bedingungen. Mal ist sie stärker, mal ist sie schwächer, mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Mal habe ich mehr Begehren, mal habe ich mehr Trauer, mal habe ich mehr Abneigung, mal habe ich mehr Neid, mal bin ich so, mal bin ich so. Und das ist ja halt wichtig, dass wir diese Dinge überhaupt erst erkennen oder kennenlernen in uns durch eben so eine Übung. Indem wir uns diesen Körperstellungen mehr widmen im täglichen Alltag, versuchen mehr darauf zu achten. Alleine die Anstrengung, da überhaupt darauf zu achten, gibt uns ja schon unheimlich viel Aufschluss über unsere Geistesverfassung. Und dieser nächste Aspekt nach diesen Körperstellungen, also hier der dritte, oder bei den Agama ist der zweite, dann kommt die Achtsamkeit für den Atem erst danach, ist hier die Wissensklarheit. Wiederum ihr Bhikkhus, ist ein Bhikkhu einer, der wissensklar handelt beim Hingehen und Zurückgehen, der wissensklar handelt beim Hinschauen und Wegschauen, der wissensklar handelt beim Beugen und Strecken der Glieder, der wissensklar handelt beim Tragen der Robe und beim Umhertragen der äußeren Robe und der Schale, der wissensklar handelt beim Essen, Trinken, Kauen und Schmecken, der wissensklar handelt beim Entleeren von Kot und Urin, der wissensklar handelt beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und beim Schweigen. Tatsächlich, ich liebe diese Auflistung vom Buddha, weil das ist einfach so genial. Wenn du jetzt überlegst, ja, was hat er denn da vergessen? Er hat nichts vergessen. Der Buddha vergisst nichts. Ja, diese Auflistung, wenn er irgendwas irgendwie unter die Lupe nimmt, das ist einfach brillant. Das ist immer auf den Punkt, da ist alles dabei. Das ist einfach genial. Das sind ja genau die Dinge, die wir eben machen. Hingehen, zurückgehen, hinschauen, wegschauen, beugen und strecken der Glieder, tragen von, gut, hier ist jetzt auch Bhikkhus zugestehend, eine Robe, also unsere Kleidung, umhertragen von irgendwelchen Dingen, Robe oder Schale, essen, trinken, kauen, schmecken, wissensklar beim Entleeren von Kot und Urin, wissensklar beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden, beim Schweigen. Ja, und diese Wissensklarheit, dieses Sampajano, das ist das gleiche, was in der Einleitung kommt, Atapi Sampajano Satima, dieses Sampajanya. Ja, Panya ist das gleiche Wort wie Weisheit. Panya und Sampajanya ist halt eben dieses, ich habe im Deutschen als Wissensklarheit übersetzt, aber ist eben dieser Aspekt der Weisheit. Das heißt, nicht nur weiß ich, was ich da mache, sondern ich weiß, warum ich es mache, wofür ich es mache, ob es heilsam oder unheilsam ist. Das heißt, Wissensklarheit gibt mir mehr Informationen über unsere Handlungen. Wenn ich unachtsam esse, dann schmecke ich unter Umständen gar nicht so viel. Ich kaue vielleicht gar nicht bis zum Ende. Und schling alles runter und am Ende der Mahlzeit, tja, kann ich mich schon kaum daran erinnern. So, das geht dann mal eben. Während, wenn ich wirklich achtsam bin, nicht nur achtsam, sondern auch wissensklar, dann kriege ich halt mehr Informationen, ich kriege mehr raus aus dem Erlebten oder das dessen, aus dem, was ich da verrichte, aus meinen Handlungen. Und auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet, dann sind ja wieder genau die gleichen Dinge. Das heißt, bei all diesen Dingen ist immer die Möglichkeit, so wie ich, so auch die, so wie die, so auch ich. Oder die Entstehungs- und Vergehungsfaktoren. Das sind Sachen, die bei mir entstehen und vergehen, vergehen bei anderen. Was entsteht, vergeht. Diese Synthese, Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachten. Ich sehe, dass diese Dinge, die nehmen ihren Ursprung, die haben ihre Bedingungen, ihre Ursachen und die haben ihre Auflösungsfaktoren. Irgendwann ist er wieder weg. Und je achtsamer ich bin, je wissensklarer ich bin, umso mehr bekomme ich den Zusammenhang mit zwischen Entstehungsfaktoren und Auflösungsfaktoren. Und ich sehe, aha, was entsteht, vergeht. Wie innen so außen, wie ich so die, wie die so ich. Oder Die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, dass für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Die Achtsamkeit, dass da ein Körper ist, ist Körper. Ein Körper, der die Glieder streckt, der isst und trinkt und seine Notdurft verrichtet, etc. Aber da ist kein Ich. Und auf diese Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, verweilt unabhängig und haftet an nichts an der Welt an. Weil das ist die notwendige Konsequenz, wenn ich das wirklich sehe. So, das ist halt, was der Buddha sagt, so tief geht das. Das ist der direkte Weg, so sagt er das noch so schön, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn ich das wirklich so übe, das ist das Versprechen, was der Buddha macht, dann verweile ich unabhängig und hafte an nichts an der Welt an. Wenn ich das wirklich so sehen kann, bei dieser Auflistung, da waren ja auch diese Körperpositionen irgendwie stehen, gehen, auch sitzen, aber liegen war nicht. Genau. Ich weiß nicht, ob dann bei seinem Einschlafen, Aufwachen, dass dann die Bhikkhus nur gelegen haben, wenn zum Schlafen, und im Schlaf waren sie dann nicht. Kann auch sein, dass er vergessen hat. Mir ist sowieso aufgefallen, hier sind ein paar Aussetzer drin. Das fängt immer an. Wiederum, ihr Bhikkhus, vergleicht ein Bhikkhu. Und irgendwann wiederum, als ob, also da fehlt auch was. Kann sein, dass er auch nur ausgelassen ist. Bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ist letztendlich auch nicht so wichtig. Glaube ich, ist jetzt nicht so von Belang. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, glaube ich nicht, hat damit zu tun. Aber das heißt also, wir sehen also hier, wie das von diesen vier Körperhaltungen, wo es ja noch relativ allgemein ist, sich verfeinert und konkreter wird und sich eben nicht nur auf die Körperhaltung bezieht, sondern eben auf alles, was wir machen. Und damit wird dann auch deutlich die Kontinuität von Achtsamkeit. Wenn ich jetzt sitze, dann bin ich mir über das Sitzen im Klaren, entwickle vielleicht Wissensklarheit, aber dann irgendwann verwechsle ich die Körperhaltung, okay, die Achtsamkeit, die geht mit, aber hier wird eben klar, dass wirklich bei jeder Handlung wir uns bemühen können, wenn wir diese Übung ernsthaft machen, wirklich bei der Sache zu sein. Das heißt, diese Kontinuität von Achtsamkeit, auf die Kubachan gerade in der Waldtradition so viel Wert legen und so viel drum machen, wird hier halt eben wirklich hundertprozentig deutlich. Also das fängt an in dem Moment, wo wir morgens wach werden, und das geht bis zu dem Moment, wo wir uns abends hinlegen. Die ganze Zeit am Ball zu bleiben, und wenn wir das wirklich schaffen, dann ist das auch nicht so schwer nachzuvollziehen, dass diese Einsicht wirklich entstehen kann. Das ist halt die Achtsamkeit, die reißt halt immer ab. Und das ist ja das Schöne, wenn wir uns als Meditierende mit dem Atem, den Atem als Objekt haben, den vergessen wir zwar zwischendurch mal wieder, aber weil er ja immer da ist, haben wir jederzeit die Möglichkeit, uns wieder auf den Atem zu besinnen. Heißt, egal wo wir sind, ob wir am Arbeitsplatz sind, ob wir spazieren gehen, ganz egal, was wir machen, das ist ein Anker, den wir jederzeit uns wieder hernehmen können. Genauso wie diese ganzen anderen Dinge hier. Das heißt, wir brauchen gar nicht nur ein Meditationsobjekt, was natürlich wunderbar ist, Wenn wir versuchen, Meditationsobjekten, Mantra mit uns zu tragen, von morgens bis abends, ist ja auch wunderbar. Aber ne, wir können halt auch eben diese Sachen verbinden. Und das ist halt eben für jemanden oder für mich, ich finde das einfacher, auch diese Formen der Wissensklarheit zu üben in Verbindung mit einem Meditationsobjekt. Das heißt, es fällt mir beispielsweise leichter, wenn ich beispielsweise auf Binderbad gehe oder überhaupt irgendwo rausgehe oder irgendwo hingehe, ein Mantra in meinem Geist zu wiederholen, ein Meditationswort zu wiederholen, hilft mir, wissensklarer und achtsamer meine Robe zu tragen und da meinetwegen im Kulmbacher Markt zu stehen oder ganz egal, ne, was ich mache. Weil es ist nochmal ein stärkerer Anker. Ne, so dieser Versuch, sich auf so simple Aufgaben und Verrichtungen also Aufgaben zu richten, ist nicht so leicht. Weil eben Sachen sind, die automatisch ablaufen. Ne, mein Arm, ich strecke meinen Arm, ich komme, ich gehe, ich mache dies und das. Das läuft automatisch ab. Ne? Und selbst mit viel Energie und viel, viel guten Absichten, da eine Kontinuität aufrechtzuerhalten, ist unheimlich schwer. Und ich finde es einfacher, wenn ich bereits einen Anker habe, wie ein Meditationsobjekt, weil ich die ganze Zeit bei mir trage, dann bin ich mehr bei der Sache oder ich kann mich dann besser auf diese einzelnen Aspekte meines Handelns richten. Ja, als wenn ich jetzt versuche, nur mich ausschließlich daran zu erinnern, jetzt wirklich wissensklar meinen Arm zu strecken. Ja? Und ich habe ja mal die Story erzählt, wenn Sati wirklich stark ist, wie so eine Bewegung wie ein Zeitlupe abläuft. Ja? Wenn du wirklich Sati hast, dann ist so eine Bewegung vom Arm wie diese Frames von so einem Film, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, jede Facette, jede winzige Bewegung ist wie ein Frame. Ja? Und du hast plötzlich das Gefühl, was du da siehst, ist der Hammer. Das hast du noch nie gesehen. Da ist so viel Information da, die eigentlich ja immer da ist. Ja? Aber weil deine Achtsamkeit so scharf ist, kommt dir das Bewegen vom Arm so vor, als wenn es in Zeitlupe stattfindet. Tick, tick, tick, tick, tick, obwohl es wirklich ganz normal abläuft. Sven? Ja, das ist ja, was Leute berichten in irgendwelchen Extremsituationen, Autounfall oder genau. So, dass das Zeitempfinden dann auch ganz anders ist. Das ja. Alles ganz, weil da ist ja. Auch plötzlich Denken weg. Und weil das ist ja ein traumatischer Zustand insofern, als dass eben Achtsamkeit geballt ist. Die Angst vor dem Tod oder diese das bringt halt ganze Adrenalin hoch und diese ganze Achtsamkeit, die wird in dem Moment so geballt, dass so ein Moment, da erinnerst du dich bis ans Ende deines Lebens dran. Das ist wie eingebrannt, wie mit so einem Brenneisen. Das war wie Zeitlupe bei mir, der Überschlag und dann wie ein Aufwachen, so wieder ja. Ein anderes. Deshalb können ja auch Leute in diesen Sekunden Sachen erleben, die eigentlich vom rationalen Ablauf her Stunden hätten sein müssen. Das ist die eine Geschichte, irgendeine Rennfahrer-Geschichte. Wo habe ich denn das noch gelesen? Das war irre. Also wenn das nicht an Haaren herbeigezogen war, also wenn das nicht eine Story war, das war echt phänomenal. Also das war ein Rennfahrer. Mensch, wo habe ich das denn jetzt gehört? Der auf irgendeiner Piste ist er halt auch gefahren und hat irgendeinen Fehler gemacht und ist über die Leitplanke drüber, was weiß ich, Explosion und Öl und all diese Sachen und merkte aber dann plötzlich, dass das eigentlich noch gar nicht passiert war. Das heißt, sein Geist hat ihm quasi die Möglichkeiten im Original vorgeliefert. Also da waren irgendwie drei Möglichkeiten, oder ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten. Also der hatte quasi alle Möglichkeiten, waren da, und hat aber dann dann gesehen, was die richtige Möglichkeit wäre oder die richtige Lösung gewesen wäre. Und hat dann eben sich für die richtige Lösung entschieden und hat eben die Kurve gekriegt. Also ich weiß gar nicht, wie es nachgeht. Auf jeden Fall, wenn das wirklich stimmt, das war eine gute Beschreibung dafür. Ne? Wie in so einer total extremen Situation der Geist es plötzlich schafft, ne, die Sachen vor Augen zu führen, die normalerweise vom Zeitablauf in keiner Relation zu dem Zeitrahmen stehen, den du hast. Ich weiß auch nicht mehr, woher ich die Story genau habe, aber von irgendeinem Bekannten einen Motorradunfall gehabt, er ist dann lang geschlittert und hat genau gesehen, wenn er jetzt nicht so und so macht, oder er muss so und so machen, damit er nicht unter dem LKW landet. Mhm. Und das war auch alles so, sag ich mal, verlangsamt, dass das so ganz, also irgendwie wie eine Zeitlupe und ja, so und da und weil sonst liegt er da drunter. Ja, das heißt, die Fähigkeit des Geistes, sowas zu prozessieren, ist ja da. Aber der ganze Müll, der das verdeckt, der gibt uns halt gar nicht in einer normalen Situation gar nicht die Möglichkeit. Also das ist schon faszinierend. Ne? Ja, ich kenne ein Buch, das in die Richtung geht, das nennt sich Zero. Ist eigentlich eine fiktive Geschichte, sind aber viele Elemente aus der Quantenphysik mit reingenommen. Also, und da läuft es auch genauso ab am Ende der Geschichte. Also da passieren viele Sachen passieren und er sieht in Zeitlupe die verschiedensten Varianten, wenn er dies tut, passiert jenes. Tut er liegen, aber es sind meist nur ganz kleine Abweichungen, die er genau. Ja, ist auch sehr gut dazu zu dem Thema. Gut. Vietnam-Veteranen haben das auch. Ich habe da mal so ein Buch gelesen über Vietnam-Veteranen, dass einer plötzlich während des Feuergefechtes einfach aufsteht, weil er wusste, dass ihm nichts passiert. Aber er hatte dann die Vorstellung, wenn er sich nicht aufstellt, dann passiert ihm was. Und so ist es dann auch gekommen. Also, das scheint sich ja wohl in der Geschichte immer irgendwie zu wiederholen. Naja, der Buddha wusste es halt. Ne? Ja, es sieht so aus, als würde ich noch viele Abende über dieses Sutta sprechen, weil ich nämlich jetzt auch keine Lust mehr habe, weiterzureden. Nö, passt jetzt auch. Ist zeitlich. Aber ich hab mich gut geschätzt. Ich habe genau gedacht, dass ich so weit komme heute. Und fangen wir nächstes Mal bei den Körperteilen an. Ach, ich brauche jedes Mal eine Viertelstunde schon für die Einleitung. Das muss ich ja jedes Mal. Jetzt brauchen wir irgendwas vollfähig, bis die Zutat durch ist. Nee, mal gucken. Ich mache jetzt die nächsten paar Wochen, wo ich bin ja alleine 2 Wochen. Der Gianluca, der ist ja nach Spanien. Der Giametico ist ja auch in der Fastenkur. Der ist 2 Wochen, 3 Wochen weg. Ach so. Die nächsten beiden Samstage mache ich dann und dann machen wir ganz normal weiter und dann gucke ich mal, irgendwann kriegen wir schon zu Ende. Frank ist heute Trompete. Nicht so viel abgesoffen. Das ist auch Körperbetrachtung. Ja. Naja. Mit Element oder was? Luftelement. Ja, gibt es noch was zu dem Thema? Ich meine, du bist ja als Laie im Alltag, glaube ich, da muss man schon Mönch sein, um das zu machen, oder? Faule Ausreden. Nee, das ist ja genau, warum Inge Anders Debes uns nicht mag, weil wir machen ja Satipatthana und das ist ja für Laien ungesund, das dürft ihr ja gar nicht. Ihr dürft ja nur mal irgendwie da über den Zaun gucken und was die Mönche da so machen. Irgendwie. Das ist aber auch ein Extrem. Weil interessant, wenn das ist, ich habe jetzt davon ja von den Kurus nichts erzählt, aber die Sutta ist auch ganz offensichtlich nicht nur von Mönchen gegeben worden. Der Buddha war da irgendwie in Kurulande da, da waren mit Sicherheit auch Nonnen und Laien dabei. Nur die, selbst bei den Sutten, wo der Buddha klar die Bhikkhus anspricht, ist nicht gesagt, dass da nicht auch Laien präsent waren. Gerade bei solchen Sutten. In der wird das jetzt nicht so unmittelbar deutlich, aber es gibt andere Sutten, wo da auch die Bhikkhus anspricht, aber aus der Einleitung deutlich hervorgeht, dass er eben auch sich beim Mahnen und keine Ahnung, und welche anderen Haushälter dabei gesessen haben. Aber ich meine, klar, das ist ja die Argumentation eben gerade so dieser Schulen, wie jetzt auch vom Paul Debes und von der Inge, dass das natürlich mehr Hingabe erfordert, diese Art und Weise sich zu üben. Ne? Aber ich wollte ja ganz bewusst, und deshalb habe ich ja auch so lange über die Einleitung gesprochen, diese Extreme vermeiden. Ne? Weil ich habe 13 Jahre lang zu hören gekriegt, du musst jetzt Jhana haben, um Satipatthana zu praktizieren. Das war Ajahn Brahm. Ne? Ohne Jhana gibt es kein Satipatthana. Ne? Und das ist zu extrem. Das macht auch keinen Sinn. Ja, weil es gibt genug Sutten, die ganz klar darauf hindeuten, dass die Satipatthana-Übung dazu da ist, Jhana zu entwickeln. Okay. Ja? Und vom siebten zum achten Faktor, das ist die logische Konsequenz. Der siebte Faktor ist Sammasati, der achte Faktor vom edlen achtfachen Pfad ist Sammasamadhi. Sammasamadhi ist Jhana. So. Ja? Aber ja, und wenn das wirklich jetzt die fünf Hemmungen gewesen wären, die du vorher richtig platt machen muss, bevor du überhaupt mit Satipatthana anfangen darfst, dann hätte der Buddha auch gesagt. Aber er hat halt ein Synonym genommen, was natürlich in die Richtung geht, Abhicca Dhammanassa, das steht halt für mögen und nicht mögen, das steht für das, was eigentlich der Kern der Hemmungen ist, weil selbst Zweifel und selbst Rastlosigkeit und auch Schläfrigkeit, da ist immer eine Form von mögen und nicht mögen mit ein Teil davon. Das sind Aspekte dieser beiden. Ne? Weil die Kern, die Wurzeln von allem Übel ist Lobha Dosa Moha, ist Gier, Hass und Verblendung. So. Ja? Aber ja, es ist halt eben schon auch. Man muss das schon in Erwägung sehen, wenn der Buddha da diese Begriffe nimmt, Abhicca Dhammanassa. Das ist halt eben ja, Begehrlichkeit, ja, und diese Trauer oder dieser Missmut, ja, was eben eine Form von Aversion ist, das muss weg sein. Ja, wenn der Geist ständig irgendwie, das will ich und das will ich nicht und denken und dies und das, dann kannst du das auch natürlich vergessen. Ja. Aber der Zustand, wo die Hemmungen völlig weg sind, das ist Upajara Samadhi. Ja, das ist ein tiefer Zustand der Sammlung, der natürlich sich aus dieser Übung ergibt. Genau. Ne? Und wenn du den Zustand vorher durch meinetwegen Anapanasati erreicht hast, ne, dann kannst du natürlich Satipatthana umso besser machen. Das heißt ja nicht, dass das nicht andersrum geht. Du kannst ja, Buddha sagt ja nicht, dass du nicht in Jhana gehen darfst, bevor du Satipatthana machst. Ja? Wer kann, der macht. Aber wer nicht kann, der hat auch keine Entschuldigung, nicht Satipatthana zu machen. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Also aber so ein bisschen mögen und nicht mögen, das müssen wir schon an die Seite setzen. Und da können wir ja auch Metta für machen oder irgendwelche anderen Vorübungen für machen, die den Geist einfach mal erbauen, erheben, frisch machen, freudig machen, gleichmütig machen, dass er eben ein bisschen geschmeidiger ist, dass man sich dann eben solchen Übungen besser widmen kann. Aber wenn du die Übung wirklich beständig machst, ja, dann ist das auch eine Sache, die den Hemmungen mit der Zeit den Garaus macht. Das ist ja der Sinn danach. Also ich muss ja auch schon Achtsamkeit haben, um jetzt zum Beispiel Ziele machen, mich darum zu bemühen und das einzuhalten. Also, weil wenn ich dann nicht bemerke, was ich eigentlich tue, denke, rede und tue, also vor allem mit Reden und Tun, dann kann ich auch nicht einschreiten und sagen, Moment mal, stopp. Ja. Du hast noch was, Jakob? Muss man alle vier üben? Für Nibbana? Oder alle vier was? Grundlagen der Achtsamkeit. Oder reicht eine? Oder verschwinden die so nach und anderen, nacheinander, dass man da gar nicht irgendwie... Ja, das wird mit der Zeit... Es ist ziemlich klar, dass du nicht... Also die gehören schon zusammen. Ja? Also das ist nicht jetzt... Die Körperbetrachtung alleine führt bis zu einem bestimmten Punkt. Ja? Aber das ist ja, du wirst ja auch sehen, wie die miteinander verschmelzen. Das ist ja oftmals diese Gefühlsbetrachtung, die ergibt sich oftmals auch aus der Körperbetrachtung. Oder das heißt, die laufen irgendwo dann auch parallel. Ja? Aber für das endgültige Verständnis, also um deine Frage auf Nibbana direkt zu beantworten, brauchst du mit Sicherheit auch Citta und Dhammanupassana. Das heißt, die Einsicht in die Natur des Geistes ist unumgänglich. Da kommst du nicht drum rum. Also nur jetzt Körperbetrachtung würde jetzt nicht bis zu Arhat führen können. Wobei wenn dein Geist wirklich scharf ist und du Weisheit hast und du schließt auf diese Dinge, wird dann aber auch, das ist dann auch gleichzeitig Geistesbetrachtung. Also selbst wenn dich jetzt die Betrachtung des Körpers dahin bringt, irgendwelche geistigen Faktoren zu durchschauen und zu verstehen, aus der Übung der Körperbetrachtung heraus. Und dann bist du ja damit automatisch schon bei Cittanupassana oder Dhammanupassana. Also die verschmelzen so. Und die eine gibt Aufschluss über das andere und das ist so, die sind nicht so unbedingt voneinander dann zu trennen. Und vor allem auf der Ebene von Dhammanupassana, das findest du also nicht in den scholastischen Schriften, aber wenn wir den Kupacana darüber sprechen. Dhammanupassana, der vierte Satipatthana, ist alles. Ja, weil auf der Ebene ist alles Dhamma. Ja, das heißt, du kannst gucken, was du willst. Es ist alles Dhamma. Ja. Aber das ist halt eine Sichtweise oder eine Art und Weise, darüber zu sprechen, die du halt jetzt explizit in der Waldtradition findest. Ja. Aber es macht ja auch Sinn. Das heißt, alles, was du betrachtest, betrachtest du bereits als Dhamma, weil du eben eine bestimmte Ebene schon erreicht hast. So. Körper- und Gefühlsbetrachtung sind die Sachen, wo du bis zum Abwinken in der Thai-Wald-Tradition von hörst. Citta und Dhammanupassana hörst du so gut wie nie. Und wenn du die Kubacan direkt danach fragst, insbesondere als jemand, von dem die wissen, dass du noch gar nicht auf dem Level bist, ja, dann sagen die, ja, warte mal, bis du Anagami bist, dann kannst du da mal weitermachen. Ja, weil die Einsichten, die durch Citta und Dhammanupassana entstehen, sind wirklich die Einsichten, die dich vom Anagami zum Arhat machen. Also das sind wirklich, das sind Sachen, die wir überhaupt gar nicht, eigentlich gar nicht in dem Sinne, wie der Buddha das gemeint hat, praktizieren können. Also da widerspreche ich also auch diesen Meditations- Schulen, die es eben so gibt, die eben, oder auch Anhaller gesagt hat, glaube ich, in seinem Buch sogar, dass du dir also aussuchen kannst, je nachdem, wie jetzt deine geistige Stimmung ist, dass du dich jetzt hinsetzen kannst und sagen kannst, jetzt mache ich aber Chittanupassana, und jetzt mache ich irgendwie Dhammanupassana, und jetzt mache ich lieber Vedananupassana. Nee, also es kommt in dem in der Aramata Arahata Magga Arahata Phala, da nimmt er mal Buas Praxisweg, was jetzt im Buddhaya auch erschienen ist, raus, wo eben am Anfang das erste, wo zusammengestellt ist, wo er über seinen Weg redet. Und dann ist irgendwie Körper und Gefühl schon lang kein Thema mehr. Ja, und eben. Dann ist nur noch Chitta und Dhamma dann ganz zum Schluss. Nee, das ist aber, das ist, deshalb ist es ja auch wichtig für uns auch, die Connection dann zu solchen Mönchen dann aufrecht zu erhalten, auch diese Sachen zu lesen. Ich habe da jetzt die Tage mal ein bisschen in dem Buch gelesen, der direkte Weg von Bhikkhu Anālaya. Und ich war eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war angenehm überrascht, durchweg. Ja, war da eben wirklich ein paar Sachen, da habe ich gesagt, oh, gut, astrein hätte ich auch so gesehen. Ne? Aber dann ein paar Sachen, da ist er dann doch ein bisschen zu liberal, einfach zu. Also versucht halt irgendwie eben doch auf ein Level runterzubringen, alles, dass auch die Tante Frieda das irgendwie zwischen Kaffee und Kuchen machen kann. So. Jetzt nicht ganz so extrem. Aber das war eigentlich meine. Darauf zieht auch meine Bemerkung vorhin, dass man das als Gänse nicht machen kann. Also, aber das gilt natürlich nicht nur für Laien, sondern auch für Mönche, die noch nicht einen entsprechenden Entwicklungsstand haben. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kenne Laien, die also echt richtig gute Praxis haben. Ne? Also auch Sotapanna oder vielleicht sogar mehr sind. Also, zumindest ist gut Samadhi haben. Also deshalb würde ich da, Bhikkhu ist eine Konvention, ist eine gute Konvention, so, aber ist jetzt nicht irgendwie eine notwendige Bedingung. Gut. Feierabend. Hast du noch? Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namah